Zusammenhalt ist unsere Stärke, ein Lied, das jeder kennt. Auch wenn das so mit Sicherheit heute nicht mehr stimmt. Denn wir werden unterwandert von Spaltern und Geldheit. Also denkt an eure Ideale, das kann doch nicht so sein. 1, 2, 3, also Brüder, ein zusammen, schickt gemeinsam euren Mann, damit uns auch in Zukunft niemand etwas kann. Ist der Kleinkrieg mal geschlichtet, sind wir wieder eine Macht, dann ziehen wir gemeinsam in die letzte Schlacht, in die letzte Schlacht, in die letzte Schlacht, in die allerletzte Schlacht. Die Gerüchteküche brodelt, tausend Lügen, die man hört. Doch labert weiter Scheiße, auch wenn es keinen von uns stört. Denn wir wissen, wer wir sind, sind lange schon bekannt. Und geben auch nichts auf Lügen, sondern stehen zu unserem Heimatland. 1, 2, 3, also Brüder, halt zusammen, schickt gemeinsam euren Mann, damit uns auch in Zukunft niemand etwas kann. Ist der Kleinkrieg mal geschlichtet, sind wir wieder eine Macht, dann ziehen wir gemeinsam in die letzte Schlacht, ja in die letzte Schlacht, in die letzte Schlacht, in die allerletzte Schlacht. Hallo, Mr. Oberskill, was bist du denn schon allein? Nichts weiter als ein Name ist Arrogantes und der lose Schwein. Mit deinen Intrigen kannst du unsere Macht nicht spalten. Denn wahre Skins werden auch ohne dich stets zusammenhalten. 1, 2, 3, also Brüder, halt zusammen, schließt gemeinsam euren Mann, damit uns auch in Zukunft niemand etwas kann. Ist der Kleinkrieg mal geschlichtet, sind wir wieder eine Macht, dann ziehen wir gemeinsam in die letzte Schlacht, in die letzte Schlacht, in die letzte Schlacht, in die allerletzte Schlacht. Und habt ihr endlich dann mal erkannt, dass der Hass uns selbst zerstört? Gibt's dann wieder einen Weg, der uns zum Siege führt? Wir stehen gemeinsam auf, weiß, stolz und rein. Dann wird die Freiheit genug Lohn für unser Schaffen sein. 1, 2, 3, also Brüder, halt zusammen, schickt gemeinsam euren Mann, damit uns auch in Zukunft niemand etwas kann. Ist der Kleinkrieg mal geschlichtet, sind wir wieder eine Macht, dann ziehen wir gemeinsam in die letzte Schlacht, in die letzte Schlacht, in die letzte Schlacht, in die allerletzte Schlacht.